ewigen Weg, immer neue Intrigen. Sehr lange, fast ein Knapp, und die Hälfte deines Lebens verbrannt. Gedanken stehen wir ein. Du warst treu bis zum Ende. Und eines Tages, ja, da kommt die Wende. Vergessen!